hast meinen Kollegen ein doof Hammer angemacht. Ja? Du hast meinen Kollegen doof angemacht. Ja? Du hast meinen Kollegen doof angemacht. Hä? Was ist denn da abgelaufen? Warum verarschst du den mal? Soll ich dir mal in die Fresse hauen? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Wie heißt der Kreis denn hier? Freezer, Mann. Ist das klar? Ja, ich weiß das. Kann mich daran erinnern. Wer könnte das sein und macht sowas Blödes? Mr. Deluxe. I. Okay, yeah. Alles klar. Tschüss. Tschüss, Mann. Tschüss.